Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still at verse 9 because I said to you yesterday I want to talk a little bit more about this. Wir sind immer noch bei Vers 9, weil ich gestern gesagt habe, dass ich noch ein wenig mehr darüber sprechen möchte. Remember, here is the whole verse. Erinnere dich an den ganzen Vers. The light of God's word shined within us or was revealed or was made manifest in us. Das Licht der Liebe Gottes leuchtete in uns oder wurde in uns offenbart oder manifestiert. When he sent his matchless son into the world. Als er seinen unvergleichlichen Sohn in die Welt sandte. So we talked about what that actually meant for Jesus and what it cost him. Wir haben darüber gesprochen, was es für Jesus tatsächlich bedeutete und was es ihn kostete. He had to leave behind all of the riches of heaven. Er musste alle Reichtümer des Himmels hinter sich lassen. He had to live without a home, never knowing quite where he's going to sleep tomorrow. Er musste ohne Zuhause leben und wusste nie genau, wo er am nächsten Tag schlafen würde. He lived through the physical restriction of being living or being at home in a physical body. Er lebte mit der körperlichen Einschränkung, in einem irdischen Leib zu leben oder zu Hause zu sein. Are we even able to comprehend? Können wir überhaupt begreifen, what it meant for the omnipresent God, was es für den allgegenwärtigen Gott bedeutete, to go inside of a human body and be stuck there? In einen menschlichen Leib einzutreten und dort eingesperrt zu sein? What an incredible limitation Jesus must have felt his entire life. Was für eine unfassbare Einschränkung muss Jesus sein ganzes Leben auf Erden gefühlt haben? Then he was rejected. Er wurde abgelehnt. Then the Pharisees didn't like him whatsoever and made life hard for him. Die Pharisäer mochten ihn überhaupt nicht und machten ihm das Leben schwer. So Jesus lived a life of permanent suffering even before he suffered on the cross. So lebte Jesus ein Leben des ständigen Leidens noch bevor er am Kreuz litt. And he did all of that so that God could show his love for us. Und er tat all das, damit Gott uns seine Liebe zeigen konnte. This is why really no Christian should ever need any other evidence of how deeply God loves us. Deshalb sollte kein Christ jemals einen anderen Beweis dafür brauchen, wie sehr Gott uns liebt. If you are not sure how much God loves you, just keep looking at his life and looking at the cross. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sehr Gott dich liebt, schau dir einfach immer wieder das Leben Jesu und das Kreuz an. Do you know what I found out? Weißt du, was ich herausgefunden habe? Complaining people never experience the love of God. Menschen, die sich beschweren, erfahren nie die Liebe Gottes. Thankful people experience the love of God every day. Dankbare Menschen erfahren jeden Tag die Liebe Gottes. If you happen to be one of those people, and I hope that you're not. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, und ich hoffe, dass du es nicht bist. That always complains how much others have been loved and you have not been so loved. Die sich immer darüber beschweren, wie sehr andere geliebt wurden, aber du nicht. You have nobody that takes care of your emotional needs. Dass du niemanden hast, der sich um deine emotionalen Bedürfnisse kümmert. Nobody loves you and understands you. Dass dich niemand liebt oder versteht. If you are one of those people, you need to stop this as quick as you can. Wenn du einer von denen bist, musst du damit so schnell wie möglich aufhören. So that you can actually experience the incredible deep love of God. Damit du die unfassbar tiefe Liebe Gottes erfahren kannst. And once we understand this important truth, sobald wir diese wichtige Wahrheit verstehen, then we realize, werden wir erkennen, that the more we learn to live in that love, dass wir lernen müssen, mehr in dieser Liebe zu leben, by simply recognizing that God doesn't need to do anything anymore to prove to us that he loves us. Indem wir einfach anerkennen, dass Gott nichts weiter tun muss, um uns zu beweisen, dass er uns liebt. He sent his own son into this world and he had to live here for 33 and a half years. Er hat seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt, der 33,5 Jahre hier leben musste. That's enough. I have all the evidence I need that God loves me. Das genügt. Ich habe alle Beweise, die ich brauche, dass Gott mich liebt. So stop complaining about you've never been loved and start to say thank you God that you sent Jesus to show your love for me. Also hör auf, dich zu beschweren, dass du nie geliebt wurdest und fang an zu sagen, danke Gott, dass du Jesus gesandt hast, um mir deine Liebe zu zeigen. I told you that I really struggled with the love of God the Father. Ich habe ja schon erzählt, dass ich so meine Probleme mit der Liebe von Gott dem Vater hatte. One day I made the decision. Eines Tages traf ich die Entscheidung, that Jesus is enough. Dass Jesus genug ist. Like what he had to do, and what he had to pay and what he gave me, that's already more than enough. Was er getan hat, den Preis, den er gezahlt hat und was er mir gegeben hat, ist bereits mehr als genug. And once I made this decision and stuck to it, als ich diese Entscheidung getroffen hatte und daran festhielt, it is incredible how my heart began to grasp and understand and experience the deep love of God. War es unbeschreiblich, wie mein Herz begann, die tiefe Liebe Gottes zu begreifen, zu verstehen und zu erfahren. So, my dear friend, mein lieber Freund, don't be somebody who grumbles, be somebody who says thank you all the time. Sei also nicht jemand, der murrt, sondern jemand, der die ganze Zeit Danke sagt. Why don't you just start this journey? Warum beginnst du nicht einfach eine Reise? And every day, start your day by saying, thank you, God, that you've proven your deep love for me by sending Jesus. Beginne jeden Tag damit zu sagen, danke Gott, dass du deine tiefe Liebe zu mir bewiesen hast, indem du Jesus gesandt hast. Thank you, Father, that Jesus became poor, so I don't have to worry about provision anymore. Danke, Vater, dass Jesus arm wurde, damit ich mir keine Sorgen mehr um meine Versorgung machen muss. Thank you, Father, that I didn't discern your love, but you gave it to me through Jesus anyhow. Danke, Vater, ich habe deine Liebe nicht verdient, aber du hast sie mir trotzdem durch Jesus gegeben. And as you do that, you will live in this permanent experience of God's love. Wenn du das tust, wirst du in dieser permanenten Erfahrung der Liebe Gottes leben. So look, we've had the revelation, the understanding of God's deep love by Jesus coming into this world. Schau, wir haben die Offenbarung, die Erkenntnis der tiefen Liebe Gottes durch Jesu kommen in diese Welt erhalten. But John says something else. Aber Johannes sagt noch etwas anderes. So that we might live through him. Damit wir durch ihn leben mögen. Of course, the Greek word for live here. Das griechische Wort für leben. It's the verb that we get the word Zoe from. It's the word Sau. Ist hier natürlich das Verb, von dem wir das Wort Zoe haben. Es ist das Wort Sau. And one of the meanings of the word, according to my Greek dictionary, is to enjoy real life. Laut meinem griechischen Wörterbuch bedeutet dieses Wort unter anderem das wirkliche Leben genießen. My dear friend, I don't know if you're enjoying real life today or not. Mein lieber Freund, ich weiß nicht, ob du heute das wahre Leben genießt oder nicht. But if you are not, you can't blame God for that. Aber wenn nicht, kannst du Gott nicht dafür verantwortlich machen. You're supposed to experience it. Du sollst es erleben. But look how beautiful the Bible says. Schau dir noch einmal an, was die Bibel so schön sagt. It says that God's love has been shined in us. Gottes Liebe leuchtete in uns. By Jesus coming into this world, in order that we can right now experience this incredible life. Durch Jesus, der in diese Welt gekommen ist, damit wir dieses unfassbare Leben jetzt erleben können. My dear friend, how much evidence do you need before you can believe in your heart that he totally and radically loves you? Mein lieber Freund, wie viele Beweise brauchst du noch, um im Herzen glauben zu können, dass er dich vollkommen und radikal liebt? If the Bible is very clear that Jesus restricted himself for 33 and a half years so that you on this earth can enjoy real life. Wenn die Bibel ganz klar sagt, dass Jesus sich 33,5 Jahre lang selbst eingeschränkt hat, damit du das wahre Leben auf dieser Erde genießen kannst, you need no more evidence. Brauchst du keine weiteren Beweise. But what you do need to do is to recognize and accept the truth. Du musst diese Wahrheit nur anerkennen und akzeptieren. I'll see you tomorrow. Bis morgen.